Ihre Kritiker haben sich ausgesprochen negativ über die Form ihrer Therapie geäußert. Konfrontationstherapie. Ja, manche vergleichen sie mit Folter. Das ist mir alles bekannt. Was Sie schlicht nicht verstehen, ist, dass wir uns unseren Ängsten stellen müssen. Sie besiegen. Ist jemand während dieser Therapie schon mal gestorben, Doktor? Sie wissen selbst nicht, was es ist. Aber kurz auf meinen Schwanz. Hass, Frau, du nicht, ich Mann. Fickt jetzt tief in deinen Arsch. Leckst du ab? Frau, du nicht, ich mach. Bleib dich gepackt, aber packst du mal Spaß. Thank you. Ich suche einen Freund, der Sex mit mir hat. Thank you. Halloween, wenn ihr hierher kommt? Oh. Thank you. Ja, das war gestört. Ja, nur Glück. Ich hatte die Situation kein bisschen mehr unter Kontrolle. Schiester war mit Fremdskontroll. Halt's Maul. Sein Bruder, sein Wanzo. Sag mir, du bist nicht passend angezogen. Nicht passend angezogen. Sagte nein, das sind die hübschen Leute. Bleib was hübschen Leute, alles Shisha-Mau, der ist ein Schlag.